Der libertäre Radio-Podcast vom anarchistischen Radio Berlin. Jeden Monat mit den ernsten und den skurrilen Themen aus aller Welt. Aus libertärer Perspektive. Willkommen zum Januar-Rückblick des libertären Podcasts. Dies sind dieses Mal unsere Themen. Ausgeforscht, die Behörden unter § 129. Ausgesucht, gezielte Repression gegen Antiautoritäre in Griechenland. Aus der Reihe getanzt, die Refugee-Bewegung steht auf. Ausgewandert, zwei Dickköpfe auf dem Weg nach Russland. Ausgeschrieben, die Stelle für freche Geister. Und natürlich enthalten wir euch nicht vor, wo im letzten Monat Anarchie herrschte. Los geht es mit einem kurzen Beitrag zum § 129. Der deutsche Antiterror-Paragraf 129, genauer die Bildung, Mitgliedschaft oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, wird immer wieder ausgepackt, um antifaschistische, linke und anarchistische Bewegungen und Strukturen zu kriminalisieren. So gibt es aktuell ein 129a-Verfahren in Dresden, von dem auch ein Aktivist aus Berlin betroffen ist. Demnächst wird es unsererseits ein Gespräch, mit der sich seit Januar regelmäßig treffenden Soli-Gruppe zu dem Fall geben. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Nebenbei erwähnt, der Paragraph wird auch immer wieder gegen die Unterstützer der kurdischen Bewegung angewendet. So waren unter anderem auch die drei im Januar in Paris ermordeten kurdischen Aktivistinnen im Visier deutscher Strafverfolgungsbehörden. Wer weiß, ob nicht zum Beispiel in Griechenland plötzlich eine anarchistische Gruppe den Terrorstempel verpasst bekommt. Die sozialen Proteste in Form von Streiks bis zu Jugendspäßen reißen dort nicht ab. Man mag meinen, alles beim Alten, aber als Indie-Media-Leserin bekommt man das Gefühl, dass die Regierenden und ihre Hörigen gerade intensiver als sonst die anarchistisch-antiautoritäre Szene als Repressionsziel auserkoren haben. Am 9. Januar wurden zum Beispiel im Zuge der erneuten Räumung der Villa Amalias etwa 150 Menschen inhaftiert. Attentate, wie zuletzt am 20. Januar in einem Einkaufszentrum, dazu haben sich Leute bekannt, die sich Anarchistinnen nennen, geben der Repression natürlich Rückenwind. Saskia, du kommst zwar nicht gerade frisch aus Athen, aber hast dich ein wenig tiefer informiert. Was ist dir dabei aufgefallen? Zum einen finde ich es erschreckend, mit welcher Härte der Staat gegen sämtliche Protestbestrebungen vorgeht, dass er nicht einmal davor zurückschreckt, streikende Arbeiterinnen unter Haftandrohung zu zwingen, weiterzuarbeiten. Und es wurden eben, weil sie streikten, auch schon Arbeiter verhaftet jetzt. Dann ist es auch erschreckend, wie eng der Staat mit der Nazi-Bewegung der Goldenen Morgenröte zusammenarbeitet, die in den letzten Jahren viele Migrantinnen ermordet hat und auch brutal gegen Linke, vor allem gegen Anarchistinnen vorgeht. Als wäre das nicht alles schlimm genug, kam vor einigen Tagen heraus, dass die Regierung den Plan verfolgt, die 40 anarchistischen Zentren, häufig besetzte Häuser, die es in Griechenland gibt, zu zerstören. Und sie haben bereits damit angefangen. Das bekannteste Beispiel ist die Villa Amalias. Ist das so die Reaktion auf die Anschläge, die auch in letzter Zeit verübt wurden, gehäuft? Wird das damit begründet? Es wird damit begründet, aber die Gefahr für den Staat ist ja die anarchistische Bewegung an sich und nicht irgendwelche Anschläge. Fährt das Ganze auch ab auf die anderen sozialen Engagements aus anarchistischer und antiautoritärer Szene, die die Bevölkerung ja auch wahrnimmt? Also färbt das negativ ab? Ich glaube, die Bevölkerung kriegt ja auch durchaus mit, dass sich weite Teile der anarchistischen Bewegung von bestimmten Taten distanzieren. Verheerend war allerdings die Geschichte letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als bei einer Demonstration ein Bankgebäude angezündet wurde, in dem sich Menschen befanden, was niemand wusste, wo hinterher auch rauskam, dass die Angestellten von den Chefs gezwungen wurden, in dem Gebäude zu verweilen. Und das hat der anarchistischen Bewegung, glaube ich, enorm geschadet. Wir müssen aber auch sehen, dass wenn der Staat Nazis deckt, die Migrantinnen morden, und da sind wirklich sehr viele Morde passiert, sehr viele Pogrome haben unter Polizeischutz stattgefunden, die Polizei war teilweise mit daran beteiligt. Wenn anarchistische Gruppen und alle möglichen Protestierenden von der Polizei und von den Nazis gemeinsam attackiert werden, dass es dann auch zu Reaktionen kommt. Und da ist es verständlich, wenn manche Leute ein bisschen durchdrehen. Ein ziemlich weit verbreitetes Mittel gerade in Griechenland ist ja auch der Streik unter weiten Teilen der Bevölkerung. Inwieweit haben da auch anarchistische Leute so ein bisschen ihre Finger im Spiel oder sind solidarisch mit dabei? In den letzten Jahren sind eine Reihe von anarcho-syndikalistischen Gruppen entstanden. Die sind zwar nach wie vor eine Minorität, aber die bringen das natürlich enorm voran, weil ja immer wieder zu sehen ist, auch in Griechenland, dass die reformistischen Gewerkschaften letztendlich sich unterordnen und nicht wirklich kämpferisch sind. In dem Zusammenhang gab es auch vor einigen Jahren einen fürchterlichen Mordanschlag auf eine anarcho-syndikalistische Genossin. Ja, vielen Dank, dass du ja ein bisschen was erzählt hast. Danke. In Deutschland sowie in anderen Staaten Europas haben es Menschen, die nach Asyl suchen, nicht leicht. Sie verlassen ihre Heimatländer aus den verschiedensten Gründen, wie zum Beispiel Flucht vor politischer und religiöser Verfolgung, Krieg oder unzumutbaren Lebensbedingungen. Flüchtlinge werden von den deutschen Behörden gezwungen, in heruntergekommenen Lagern zu leben, abgeschnitten von der Gesellschaft und Angriffen durch Neonazis ausgesetzt. Dazu kommt die für Asylbewerber geltende Residenzpflicht. Residenzpflicht ist das Gesetz, das Flüchtlinge dazu zwingt, in einem vorgeschriebenen Landkreis zu verbleiben und das sie durch Geld- und Gefängnisstrafen davon abhält, beispielsweise Verwandte in einem anderen Landkreis zu besuchen. Der Genfer Flüchtlingskonvention zufolge darf ein Flüchtling nicht in ein Land ausgewiesen werden, wo ihm oder ihr eine Gefahr für Leben oder Freiheit droht. Durch die europäischen Abschottungsstrategien und die deutsche Abschiebepraxis verlieren viele Flüchtlinge jedoch ihre Freiheit oder ihr Leben. Ein Beispiel hierfür ist der Start eines Flugzeugs vom Düsseldorfer Flughafen am 18.09.2012. Die Maschine startete unter Ausschluss von Presse und Öffentlichkeit, um Menschen gegen ihren Willen und ihre Entscheidung zu einem anderen Ort zu bringen. So geschah eine weitere Massenabschiebung, die wieder mal allen zeigt, dass die Politik durch die Absprachen der Mächtigen entschieden wird und die Trennung von Menschen in AusländerInnen und InländerInnen ein Teil des politischen Handelns der PolitikerInnen bildet. Durch diese Methoden der Asylpolitik wird systematisch psychischer Druck auf die Flüchtlinge ausgeübt, welcher die Menschen teilweise bis in den Suizid treibt. Gründe dafür sind die lange Wartezeit des Asylantrags und die Erschöpfung durch das Lagerleben. Außerdem die Unterkunft auf engstem Raum mit mehreren anderen Menschen, das rassistische Verhalten durch die Ausländerbehörde, Polizei und auch durch die StadtbewohnerInnen. So wird für sie das Leben im Lager zu einem Gefängnis, in dem von niemandem Unterstützung zu erwarten ist. Most especially we are treated like prisoners. So for me, myself, I understand the situation as, oh, the lager's a prison. So, as a human being, I said no, that's enough for me. I can't resist such condition anymore. Tatsächlich sind Suizidversuche keine Einzelfälle, was uns zuletzt die Selbstmorde von Sami Hashemi am 4. September in der Nähe von Stuttgart und von Mohammad Rasepa am 28. Januar 2012 in Würzburg zeigen. Seit März 2012 befinden sich die Flüchtlingsaktivistinnen in Deutschland im Dauerprotest, um gegen die menschenunwürdigen Bedingungen zu protestieren, in denen sie gezwungen sind zu leben. Begonnen haben die Proteste mit einem mehrere Wochen andauernden Hungerstreik in Würzburg. Mehrere Flüchtlinge haben ihre Aufenthaltsgenehmigung öffentlich zerrissen und die zerrissenen Papiere an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gesendet, um zu demonstrieren, dass ihre Aufenthaltsgestattungen sowie ihre Duldung mit einer begrenzten Gültigkeit und diskriminierenden Regelungen Teil einer unmenschlichen Asylpolitik sind. Die Forderungen an die Behörden sind die Abschaffung von Deportation, Lagerflucht und Residentflucht. Daraus folgte der über 600 Kilometer lange Protestmarsch von Würzburg nach Berlin. Am 6. Oktober erreichten der Flüchtlingsmarsch und die Flüchtlinge aus den jeweiligen Protestzelten die Hauptstadt und errichteten dort zur Weiterführung des Kampfes das Protestcamp am Oranienplatz. Seit den Anfängen in Würzburg gibt es inzwischen in 11 Städten in 5 verschiedenen Bundesländern sogenannte Protestcamps. Einer der Geflüchteten erzählte uns von verschiedenen Aktivitäten seit der Ankunft in Berlin. Some of our comrades, they went on hunger strike. On the 15th October, we occupied the Nigerian embassy. We occupied Iranian embassy. We had a big demo at Brandenburg at war. Almost 70,000 people supported our strike. Am 8. Dezember haben sich die Streikenden vor dem Brandenburger Tor dazu entschieden, den Standort zu verlassen, um eine alte Schule in Kreuzberg in der Ohlauer Straße zu besetzen. Seitdem leben dort mehr als 70 Menschen, um sich zu erholen und zu neuen Kräften zu kommen. Unterdessen ist der Standort am Oranienplatz im Herzen von Kreuzberg weiterhin Zentrum der politischen Aktivität, des Austausches, der Koordinierung mit anderen Initiativen in Deutschland, aber auch international. Dies waren nur einige Beispiele der Aktivitäten, die durch die Protestbewegung ins Leben gerufen wurden. Aber während all dieser Protestaktionen hatte der Staat nicht tatenlos zugesehen. Den Hungerstreikenden am Pariser Platz wurden immer wieder wichtige Utensilien wie Zelte, Sitzgelegenheiten, Decken, Kissen und Schlafsäcke von der Berliner Polizei entwendet und sie waren ständigen Schikanen ausgesetzt. Bei der Besetzung der nigerianischen Botschaft wurden 28 Aktivistinnen verhaftet, welche dort mit kaltem Wasser bespritzt und auch körperlichen Angriffen ausgesetzt wurden. Aktivistinnen, die außerhalb des Botschaftsgebäudes protestierten, wurden von der Polizei mit Pfefferspray attackiert. Mindestens 2 Personen sind vor der Botschaft verhaftet worden. In den letzten 10 Monaten haben die Proteste der Flüchtlinge in unterschiedlichster Form Früchte getragen und wichtige Veränderungen in einigen Ländern mit sich gebracht. Von Mai an begannen weitere Streiks in Dänemark, Türkei, Bulgarien, Griechenland, Frankreich, Holland und in Österreich. In den beiden letztgenannten Fällen, also in Holland und Österreich, hat die Polizei die Protestcamps niedergerissen, weswegen die Flüchtlinge an einen anderen Ort ihren Protest fortsetzen müssen. Deshalb sind die zurzeit noch klar sichtbaren Punkte des Widerstands, die Solidarität und der Zusammenhalt in den Kämpfen in Deutschland, Holland und Österreich. Anfang Dezember wurde in Amsterdam das Camp in Oostdorp geräumt, welches dort seit 3 Monaten die Basis der Selbstorganisierung von Flüchtlingen war. Bei der Räumung wurden 96 Personen festgenommen, davon wurden 11 abgeschoben, die übrigen freigelassen. Mit Unterstützung von Aktivistinnen wurde die unbenutzte St. Josef-Kirche besetzt, um von dort aus ihren Kampf fortzusetzen. Auch in Österreich haben die Behörden versucht, den Protest der Flüchtlinge zum Schweigen zu bringen. Dabei haben sie jedoch nicht mit der Entschlossenheit der Bewegung und der internationalen Solidarität gerechnet. Der lange Streik der Geflüchteten erfuhr bisher viele Höhen und Tiefen. Während dieser langen Auseinandersetzungen und Kämpfe mit ausländerfeindlichen Systemen konnte die Bewegung an Erfahrung wachsen. Durch den internationalen Austausch, vor allem mit Holland und Österreich, wurde beschlossen, eine gemeinsame kritische Analyse und weitere Ideen zusammenzutragen. Dafür ist ein bundesweiter Kongress unabdingbar. Das Hauptziel dieses Kongresses ist die Bildung von unabhängigen Räten, die vollständig von protestierenden Flüchtlingen selbst organisiert sind und als solidarisches Kollektiv gemeinsam Strategien ihres Widerstands ausarbeiten und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es werden alle Menschen, die sich an der Protestbewegung beteiligen und mitarbeiten wollen, am 1. bis 3. März nach München eingeladen. Die Flüchtlinge erhoffen sich einen großen Schritt für ihre selbstorganisierte Unabhängigkeit und für ein Widerstandskollektiv für alle, denen das System mit all seiner Macht ihre menschlichen Rechte abspricht und zu negieren versucht. Das Recht auf Asyl besitzen wir als Menschen. Es ist kein Recht, was uns von der Regierung gegeben werden kann. Es liegt nicht in ihrer Entscheidung. Es ist ein Muss. We are equal. Whether you are black or white, short, tall, we are the same. No difference. So they must treat us as they want to be treated, if they believe that we are human beings. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Alle Reichen in Frankreich sollen Steuern zahlen. Wirklich alle? Nein, denn ein tapferer Obelix kämpft mutig dagegen an. Dafür nimmt er sogar ein freiwilliges Exil in Sibirien in Kauf. Und da gibt es auch noch eine gewisse Bibi Blocksberg, genannt Bibi, die sich unheimlich um ihren Elefanten Benjamin sorgt. Und deswegen möchte sie es diesem Obelix gleich tun. Save the animals! Save the animals! Save the animals! Agréable d'être bien poli, ça c'est formidable, tout le monde me sourit. Люди, дома много лет назад, проводу и громождение. Gegen Mitte des Monats gingen die beiden dann aber doch getrennte Wege. Aus dem Gallier Obelix wurde prompt der Kosake Obelitsch, der sich wahlweise als schachverstehender Lakai des neuen Iwan verdingt oder als posthumer Kultusminister irgendwelcher Wolga-Republiken. Die alte Hexe Bibi machte jedoch einen Rückzieher und blieb so rückwärtsgewandt wie eh und je. Es sei alles nur ein Streich gewesen, um den Bürgermeister unter Druck zu setzen, ließ sie verlauten. Doch was wir der jungen Bibi gerne abnehmen, das mögen wir der alten Bibi nie und nimmer glauben, befand der konservative Professor Strohmeier doch bereits vor Jahren die in der Serie postulierten richtigen politischen Positionen bzw. Verhaltensweisen seien ökologisch, postmaterialistisch, basisdemokratisch, kritisch, zivilcouragiert, pazifistisch, sozial, antikapitalistisch, egalitär, tendenziell anarchisch bzw. antistaatlich, antihierarchisch, antiautoritär und antikonservativ, mit anderen Worten links der politischen Mitte. Was bewog Bibi also dazu, doch kein Ticket nach Sibirien zu lösen? War es das Essen? Die moderne Kunst? All die Dinge, die sie an Frankreich doch so schlecht findet? Oder wollte sie nur heim ins traute Glück bei ihren Kameradinnen der Front National? Was nun Oberlitsch angeht, so möchten wir ihn gar nicht kritisieren, sondern ihm herzlich danken. Denn obgleich für uns die Erhebung von reichen Steuern keine Methode ist, um dieser Welt mehr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, so ist es doch immer erfrischend, wenn die Reichen und wenn die Reichen sich so dermaßen klar in ihren Interessenslagen outen. An dieser Stelle folgt kein Beitrag, sondern ausnahmsweise eine Stellenausschreibung. Unsere Radiogruppe sucht eine Person für die Pressekontakte. Wir suchen eine hochqualifizierte Person, die Lust am Ungewöhnlichen und am Durchtriebenen hat. Das geforderte Profil hat weniger mit Abschlüssen, Zeugnissen oder gar Praktika zu tun, sondern soll sich an den außergewöhnlichen Fähigkeiten des Sprechers des Bundesumweltministeriums ausrichten. Sprich, wir wünschen uns die Fähigkeit, Dinge komplett anders darzustellen, als sie sind, sowie die Chuspe, Gesetzestexte zu erfinden, die es gar nicht gibt. Das erwarten wir von der Person, die für uns die Pressearbeit machen möchte. Meldet euch bitte. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Sulzbach-Rosenberg. Die übermäßige Herstellung von Crystal Meth in Tschechien veranlasste eine Zeitung, die momentane Situation in Bayern genauer zu analysieren. Da in dem wohlgeordneten Bayern jede Dorfbäckerei auf Herz und Nieren überprüft wird, von der Hygienevorschrift bis zur Abrechnung, ist es unerklärlich, wie einige Kilometer entfernt ein unkontrolliertes Herstellen und Exportieren der Droge stattfinden kann. Aus bayerischer Perspektive scheint in Tschechien die Anarchie zu herrschen. Vielleicht ist es jedoch alles nur eine Frage der Perspektive und des Konsums der Droge, welche zu psychischen Störungen führen kann, sodass man annimmt, dass eine Reduktion der legalen Drogenmengen und die Aufstockung von Ermittlungsbeamten in Tschechien die Anarchie vom Herrschen ablenken könnte. Bornheim. Das Schaufenster Bonn berichtete diesen Monat über die Aktion Keine Kurze für Kurze, die vor 4 Jahren im Rahmen der Fasnachtsumzüge gestartet wurde und den übermäßigen Alkoholkonsum von Jugendlichen ein Ende setzen soll. Hinter der Aktion steht der Stadtjugendring, welcher kostenlos Mineralwasser, Tee und belegte Brötchen statt Alkohol verteilt. Auch die Bornheimer Polizeiwache bringt sich ein. Ihr Vertreter Ralf Eichner meinte: Wir können Alkohol nicht verhindern, aber wir können mäßigend eingreifen. Sozialdezernent Markus Schnapka sieht dies als Erfolg und bringt es wie folgt auf den Punkt. Vor 4 Jahren herrschte Anarchie am Platz. Nun zeigt die Aktion Früchte. Was übermäßiger Alkoholkonsum und Anarchie gemeinsam haben, das weiß wohl nur der Herr Sozialdezernent. Österreich. Die Webseite news.at kritisiert die SPÖ, die Sozialdemokratische Partei Österreichs. In der Partei herrsche nun Anarchie. Jeder mache und sage, was er wolle. So weit, so gut. Aber dann heißt es plötzlich, SPÖ stehe derzeit für super planlose Österreichs. Schade, da haben die dann doch was durcheinander gebracht, denn bekanntermaßen ist Anarchie doch Ordnung ohne Herrschaft. Deutschland. Einen echten Schock verpasste uns eine Meldung aus dem deutschen Privatfernsehen. Um die deutsche Fernsehlandschaft wieder in Schwung zu bringen, bräuchte es der Produzentin von Deutschland sucht den Superstar zufolge mehr Anarchie und Mut. Wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung für Kaltland. Nein, noch ist die Sendung nicht zu Ende. Wie uns ein Zuhörer im Januar wissen ließ, sei die Wo herrscht Anarchie-Rubrik ein toller Bestandteil des Podcasts. Leider würde jedoch eine Empfehlung fehlen, wo Menschen sich denn nun tatsächlich über das Thema Anarchie informieren könnten. Wir haben deswegen beschlossen, eine neue Rubrik einzuführen, den libertären Linktipp. Aus unserer Feedbackbox bekamen wir von Maxi aus dem tiefen Süden eine Empfehlung, die wir gleich für die erste Ausgabe dieser Rubrik nutzen möchten. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Es handelt sich dabei um die Webseite audioanarchy.org, die in San Francisco publiziert wird und die allerlei spannende Audiobeiträge vorrätig hält. Zum Teil wurden ganze Bücher eingesprochen. Alles ist komplett umsonst downloadbar. Der kleine Wermutstropfen, leider ist auch alles komplett auf Englisch. Hier eine kleine Kostprobe. Hello, this is Audio Anarchy Radio. Continuing with our series that introduces various concepts from anarchist perspectives, today we are going to be talking about property. Aber wer weiß, vielleicht haben auch wir irgendwann so eine Seite auf Deutsch. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und natürlich würden wir uns sehr freuen über Feedback, sei es nun Lob oder Kritik. Und natürlich über alle möglichen Ideen, die ihr habt, was wir vielleicht im nächsten Podcast bringen könnten. Schreibt uns dazu einfach an aradio-berlin@riser.net. Und wie gehabt findet ihr alle weiteren Beiträge und Sendungen auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Gerne hätten wir bereits dieses Mal was zu den Protesten in Ägypten gebracht, da die libertäre Szene dort gerade eine steile Entwicklung nimmt. Aber keine Sorge, im kommenden Februar-Podcast werden wir auf Ägypten und die Entwicklung seit dem arabischen Frühling ein besonderes Augenmerk werfen.